Kapitel 9. Die überdrehte Republik. Dünger für die Rechten. Der Energie-Selbstmord der Grünen. Der rasante Aufstieg der AfD war keine Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Bei den ersten Landtagswahlen nach Kriegsbeginn in Nordrhein-Westfalen im Mai 2022 erlitt die AfD Verluste und schrammte mit 5,2% knapp an der 5%-Hürde vorbei. In Schleswig-Holstein kam sie am 8. Mai 2022 nicht mehr in den Landtag. Während die anderen Ampelparteien schwächelten, konnten die Grünen bei den Wahlen überzeugen. Das hatte einen Grund. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärte für die Menschen verständlich, was der russische Angriffskrieg für Deutschland und jeden Einzelnen bedeutete. Und es gelang Habeck, Deutschland von russischem Gas abzukoppeln, ohne dass die Menschen in ihren Wohnungen frieren mussten oder die Wirtschaft in die Knie ging. All das hatte die AfD beschworen, all das trat nicht ein. Das war ein Erfolg der Grünen. Erst ab dem Frühsommer 2023 begann der rasante Aufstieg der AfD in den Wahlumfragen und die Völkische Partei konnte bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen im Oktober 2023 deutlich Prozentpunkte hinzugewinnen. In Bayern kletterte die AfD auf 14,7% und erhielt 4,4% mehr zur vorherigen und in Hessen erreichte die AfD sogar 18,4% und 5,3% mehr. Was war dazwischen geschehen? Dieses Buch nimmt für sich nicht in Anspruch, den plötzlichen Anstieg der AfD in den Umfragen und bei den Wahlen in Bayern und Hessen gänzlich erklären zu können. Allerdings hat der Autor eine These, die auf viele Menschen provokativ wirken kann. Die Ampel, vor allem die Grünen, hätte es in der Hand gehabt, die anfangs erfolgreiche Politik weiterzuführen. Allerdings hat sie sich zerstritten und die Grünen haben sich verleiten lassen, gewissen programmatischen Kernüberzeugungen Vorrang zu geben und damit haben sie sich innerhalb kürzester Zeit zu der wohl unbeliebtesten Partei außerhalb ihrer Anhängerschaft gemacht. Die Grünen und eine überdrehte linke Identitätspolitik sorgten bis tief in die bürgerlichen, aber auch in die früher sozialdemokratischen Wählerklientele erst für Verunsicherung und dann für Wut. Das bedingte das Erstarken der AfD über ihre rechtsextreme Kernwählerschaft hinaus. Die AfD konnte über den Ärger über die Grünen, der der gesamten Regierung angelastet wurde, viele Wähler zu sich locken. Im Frühjahr 2023 stand eine wichtige Entscheidung an. Steigt die Bundesregierung komplett aus der Kernkraft aus und schließt auch die letzten drei Meiler in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen oder verlängert sie deren Tätigkeit wegen der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Energiekrise?